die Welt. So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Panzer fahren und Soldaten pirschen durch das Dickicht. Überall ist Krieg und kein Ende in Sicht. Schiffe und Fabriken schütten Öl ins Meer. Und sie roden Wälder ab für Plätze aus Beton und Teer. Und man quält immer noch Tiere und tötet sie en masse. Und auch unter den Menschen wächst stetig neuer Hass. Unser sterbender Planet ist für uns eine Nichtigkeit. Aber für unsere Geldgeschäfte haben wir immer richtig Zeit. Wir denken, wir täten Gutes, aber wir stiften dann Leid. Wachsen auf in einem System, was die Menschen entzweit. Und den Leuten an der Macht, denen geht's doch eh bloß ums Geld. Und darum frage ich mich immer wieder, wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Ey, das ist für alle, die noch leben und niemals aufgeben und die nach höherem Streben. Hört nicht auf, es ist ein Segen. Babylon steht schon im Regen. Blitz, Donner und Erdbeben. Die Gesetze von Jah, ey, die kann man nicht aufheben. Und Politiker und Kollegen und was sie zu sagen pflegen, wenn sie Wahrheiten zerlegen, stundenlang nur Scheiße reden, weil sie unermüdlich nehmen und nie geben. Und darüber können wir uns so aufregen, ja. Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Wem gehört die Welt? So viele Menschen wein, Menschen wein. Wem gehört die Welt? Muss es wirklich so sein, wirklich so sein? Muss es wirklich so sein?